Eines Tages wirst du hier an meiner Stelle sitzen und einem Jungen die Fakten des Lebens erklären. Und welche wären das, Mr. Temple? Du wirst geboren, du wirst Scheiße, du ziehst hinaus in die Welt, frisst noch mehr Scheiße, kletterst immer höher, du frisst weniger Scheiße, bis du eines Tages die oberste Stufe erreichst und vergessen hast, wie Scheiße überhaupt aussieht. Willkommen am Futtertrog, Sohn. Das ganze Essen angeworfen.